SWR 2 Dschungel mit Roland Wagner. Guten Abend. Und, haben Sie geübt? Heute kommt nämlich Teil 2 unseres Hörspiels für vermehrungswillige Lebenspartnerschaften. Falls Sie noch nicht auf dem neuesten Stand sind, kein Problem, ich sage Ihnen kurz, um was es geht. Das Ministerium für Sport, Familie und noch so andere Gruppen hat zwecks Ankurbelung der Geburtenrate eine einzigartige Kampagne gestartet. Ziel? Die Sexualisierung der zwischenmenschlichen Verhältnisse. Das Ministerium hat dazu eine Broschüre unters Volk gebracht. Titel: Fortpflanzung, ich bin dabei. Wer künftig Leistungen vom Staat beziehen will, dem wird dringend angeraten, am Vermehrungsprogramm mitzuarbeiten. In Dunja Anastus Hörspiel Etwas mehr links kämpfen sich Antonia Aßmann und Tom Perez Morales wacker durch die bürokratisch-erotischen Vorschläge der Ministeriumsbroschüre. Doch das mit dem Kind ist irgendwie kompliziert. Sehr geehrte Frau Ensing, vielen Dank für Ihre Nachfrage bezüglich der Fortpflanzungsbemühungen. Schreibt doch Fortpflanzungsbemühungen. Ist doch ein schönes Wort. Fortpflanzungsbemühungen unserer Lebensgemeinschaft. Wir orientieren uns dabei weiterhin an Ihrer Broschüre Fortpflanzung. Ich bin dabei und sind mittlerweile bei Kapitel 11 über Nacktheit angelangt. Deshalb würden wir Sie bitten, Ihre Entscheidung, unseren Heizkostenzuschuss um 30% zu senken, noch einmal zu überdenken. Freundliche Grüße. Gut, wir fangen an. Lies vor. Sie sind bei Kapitel 11 angelangt, dem Akt. Alles ausziehen und lang hinlegen. Es zieht aber. Na gut, ich lese mal weiter vor, ja? Hm? Generationen von Malern und Bildhauern aller Jahrhunderte haben sich eingehend mit dem Zeichnen des Körpers beschäftigt und dabei sanft mit ihrem Stift seine bewegten Linien zu Papier gebracht oder mit starker Hand in Stein gemeißelt. So, jetzt muss noch die Beine übereinander schlagen und den einen Arm über den Kopf legen. Sieht hübscher aus. So. Gerade die Distanz zwischen Künstler und seinem Objekt bereitet hier den Boden für ungeahnte erotische Spannung. Mein lieber Scholli. Rutsch mal ein bisschen höher. Ein Stückchen. Genau. Jetzt wieder die Beine. Mhm. Und mal den Arm wieder hoch. Dann kann ich das Heft nicht mehr halten. Ganz von selber werden Sie die Liebkosungen des Stiftes mit denen Ihrer eigenen Hände ersetzen wollen. Na gut, na gut, na gut. Na, fangen wir an, ne? Mir wird nämlich kalt. So, ein bisschen Radio hören. Inspiriert. Denn Sie dazu. Würden Sie Sex einmal ausprobieren? Sex? Ich weiß nicht, wird sich das jetzt auch wirklich durchsetzen? Wissen Sie, ich habe mir damals auch diese Telekom-Aktie gekauft. Telekom-Aktie. Da habe ich mir geschworen, sowas machst du nie wieder. Hast du schon was gezeichnet? Ja. Zeig doch mal. Nee, Kunstwerk muss noch reifen. Entschuldigung, junger Mann. Was fällt Ihnen zu Sex ein? Ganz spontan. Bei welchem Teil bist du denn gerade? Das ist Ellenbogen. Doch das, wo man sich so die Körperteile aneinander macht. Lustig. Sex. Antonia, hör mal. Dauert's noch lange? Ich bin noch mit Lukas verabredet um 2. Das andere Ellenbogen. Du bist verrutscht. Ich liege hier praktisch wie aus Stein gemeißelt. Doch, eben hat dein Ellenbogen mehr rausgestanden. So, ich mach das mal. Los, Tom. Sei meine Muse. Stichwort Sex. Fass mich nicht an. Sind Sie dabei? Ach ja, Gelegenheit. Wissen Sie, warum nicht? Man hat ja immer so viel zu tun, nicht wahr? Gesundheit. So, jetzt sag mal was dazu. Was ist das denn? Na, das ist dein Kinn. Ach so, mhm. Ja, das sah so aus von da. Ja, ja, und diese Flecken da? Was sollen das für Flecken sein? Gänsehaut. Ah. Und wieso hast du mein Gesicht jetzt wieder durchgestrichen? Das sind die Haare. Oh Mann, ich bin krank. Ich glaube, ich bleib gleich hier liegen. Das ist kein Fieber, Tom. Das ist jetzt bestimmt die Leidenschaft, weshalb dir so heiß geworden ist. Ach, nee, nee. Wenn du krank bist, dann lese ich dir was vor. Kommen wir nun zum 10. Abschnitt der Broschüre Fesselspiele. Ein ganz heißes Thema. Antonia, ich hatte doch gesagt, Ruhe. Bitte, bitte, ja, heute nicht mehr, okay? Morgen, ja? Klebeband? Hast du Klebeband gesagt? Ja. Sag mal, das können wir ja dann bei dir machen, nicht, Antonia? So, was haben wir denn sonst noch? Ja, Schnürsenkel. Ich könnte den grünen Pullover aufribbeln, der kratzt sowieso. Nee, lass den mal. Wir nehmen Stromkabel. Das ist total unromantisch. Machen die denn in der Broschüre keine brauchbaren Vorschläge hier? Doch, die machen Vorschläge. Ich lese mal vor. Kapitel 10, Spiele für Fortgeschrittene. Schön, dass Sie uns bis hierhin in die Welt des sexuellen Erwachens gefolgt sind. Sicher haben Sie auch schon das eine oder andere ausprobiert und können sich bereits als Körperprofi bezeichnen. Also ja, Zeit, Ihr erwachendes Sexleben mit Spielen zu bereichern, die vor nicht allzu langer Zeit die Abenteuerlust vieler, vieler Paare befriedigt haben. Ja. Ja, ich wünsche, die würden nicht mal so viel schwafeln. So, was soll man denn nun nehmen? Was steht denn da? Ja, die schlagen Schlipse vor oder weiche Tücher. Du, wir können das Tischtuch nehmen, das meine Mutter uns zu Ostern geschenkt hat. Ah, das ist gut. Leg dich mal hin jetzt. Mhm. In einer vertrauensvollen Partnerschaft ist die vollständige Aufgabe der Kontrolle ein wichtiger Schritt in Richtung Hingabe. Kann ich mich nicht lieber hinsetzen? Hingabe. Man soll sich im Bett fesseln, wir haben kein Bett. Tja, du wolltest ja damals den Futon. Dann nehmen wir eben die Füße von dem Gestell zum Festbinden. Sei doch nicht so unflexibel. Ach ja, und wie soll ich mich entspannen, wenn wir noch nicht mal einen einzigen Bettpfosten haben? Du sollst dich doch nicht entspannen, du sollst dich aufregen. Jetzt mal bitte das Ende hier. Mhm. Der Frosch kommt aus dem Teich. Oh, warte mal, da krieg ich... Hüpft um den Baum und springt dann wieder in den Teich zurück. Was ist denn für ein Frosch eigentlich? Das ist doch dieser Knoten, der Palsdektron. Der ist nämlich total sicher, der zieht sich nicht zu. Der lässt sich einfach wieder lösen. So, sitz doch. Ja, ich merke schon, wie ich anfange, mich aufzuregen. Ja, und? Wie fühlt sich so? Na, wie sieht's denn aus? Ja, das sieht so aus, wie ich mir das so vom Vierteilen vorstelle, bloß ohne die Pferde. Oder Jesus an zwei Kreuzen. Wie lange sollst du denn da jetzt so angebunden bleiben? Das weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich, bis du deine rasende Leidenschaft an mir ausgetobt hast, nehme ich mal an. Mhm. Sag mal, was machen wir denn mit der Erektion? Sollte der nicht hochstehen? Das darfst du mich nicht fragen. Ich bin hier mit der grenzenlosen Hingabe beschäftigt. Gut, dann binde ich dir das mal hoch. Was? So, warte. Das kann ich jetzt am Leuchter festmachen. Vorsicht. Warte mal. So, den Stuhl hier. Warte mal. Und wenn ich dann den Hocker da drauf stelle, dann... Oh, das sieht ziemlich gut aus, Tom. Boah, das ist wackelig. Das reicht jetzt so, Antonia. Ja, halt dich fest. Nicht an dem Seil, Antonia. Aua, au. Also, weißt du was, Antonia? Mir reicht's jetzt. Ich möchte bitte, dass du mich jetzt hier augenblicklich losbindest. Ich kann nicht. Wenn ich mich bewege, dann bricht mein Becken auseinander. Au. Das ist ja jetzt wohl der Moment, in dem das Handy Leben retten kann. Ja. Au. Au, meine Mutter. Ich rufe meine Mutter an. Du rufst auf gar keinen Fall deine Mutter an, bevor hier nicht diverse Frösche aus verschiedenen Teichen gehüpft sind. Mann, die kann uns helfen. Hab dich doch nicht so. Ach ja, und dann sieht deine Mutter, was wir mit ihrer Ostertischdecke gemacht haben. Au. Wie konnte es nur so weit mit uns kommen, Antonia? Wir waren jung, ja, wir hatten Hoffnung, die ganze Welt lag uns zu Füßen. Aus, vorbei. Tom, ich hab dich immer gemocht. Ausgelöst durch die Kampagne Fortpflanzung, ich bin dabei, haben viele Bürgerinnen und Bürger Fragen zur sexuellen Praxis. Um sie zu beantworten, hat das Familienministerium jetzt eine Hotline eingerichtet. Frag alles. Keine Tabus. Lass uns keine Ruhe Tag und Nacht. Die 24-Stunden-Hotline des Bundesfamilienministeriums ist immer für dich da. Unter 0800 6 mal die 6. Morgen, Antonia. Wo sind die Brötchen? Kommt drauf an, ob du in die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft fragst. Hier deine Antworten in dieser Reihenfolge. Erstens verdaut, zweitens in der Bäckerei und drittens auf den Feldern von einem leisen Wind gewogen, in den Samen, die noch ruhend in der schwarzen, schweren Erde keimen wollen, in der Arbeit der Bauern, in ihren schwieligen Händen, den Fördergeldern der EU. Das hätte Konfuzius auch nicht schöner und trostloser sagen können. Guten Appetit. Appetit. Reis zum Frühstück. Wie können wir nur so abgebrannt sein? Hm. Fragst du das in die Vergangenheit, in die Gegenwart oder... Nein, das war rhetorisch. Tom, wenn wir nicht bald dieses Kind machen, werden wir nie wieder was anderes essen. So läuft jetzt dieses Programm Fortpflanzung. Ich bin dabei. Kein Kind, kein Geld. Ich weiß. Also mach mir ein Kind. Wir müssen da mal völlig anders rangehen. Konfuzianischer insgesamt. Gelassener. Wann waren wir das letzte Mal zusammen spazieren? Völlig anders. Du, Kapitel 20 in der Broschüre ist ungefähr so indisch, so mit Chakren und so. Indien? Hm? Das ist ja auch schon mal weit weg. Guck mal. Alles voller Ameisen hier. Hör mal zu jetzt. Suchen Sie sich einen ungestörten Platz, der Ihnen hilft, nur den Himmel über sich mit Ihren Energien Kontakt aufzunehmen. Ah, da war da. Hier sind Wespen. Nein. Wespen? Sind hier nicht. Gib mir mal die Broschüre. Die Offenheit, die die westliche Medizin der östlichen Gesundheitslehre, wie zum Beispiel der Akupunktur, entgegengebracht hat, ist mit vielen Heilungserfolgen belohnt worden. Im Kapitel Chakren wenden wir uns der Erweckung des zweiten Chakras zu. Du, ich ziehe mich hier aber nicht aus, ne? Dass es mal klar ist. Das zweite Chakra befindet sich im gesamten Unterleib zwischen Ihrem Venusbein, ehemals Schambein, und dem Bauchnabel. Und ist allen Fortpflanzungsorganen zugeordnet. Irgendwas summt hier. Ich könnte schwören, dass hier Tom, da ist nichts. Wir erwecken jetzt mal unser zweites Chakra los. Ja, meinetwegen. Sag mal, bist du eigentlich auch katholisch? Nein, ich bin kommunistisch-orthodox erzogen. Als Ungetaufter bist du im engeren Sinne vor Gott gar kein Mensch geworden. Was bin ich denn vor deinem Gott? Eine Illusion? Ein blinder Fleck? Guck mal. Die Gottheit Lakshmi hat 4 Arme. Das finde ich ganz gut. Wir haben ja auch 4 zu zweit. Mhm. Und an Shivas Kopf entspringt der lebensspendende Fluss Ganges. Mann, wie soll man sich denn da bloß entscheiden? Wir machen einfach, was jetzt hier steht. So, legen Sie Ihre Hände übereinander auf das zweite Chakra. Frauen zuerst die rechte, dann die linke, Männer andersrum. Ich glaube nicht, dass Gott das so witzig finden würde, wenn ich hier plötzlich mein zweites Chakra öffne für eine 4-armige Gottheit. Ich wusste gar nicht, dass du so gläubig bist, Antonia. So bin ich auch nicht. Und außerdem, man muss an Gott nicht glauben. Ich glaube ja auch nicht an den Postboten oder an deine Ameisen da. Und Gott ist es vollkommen egal, ob ich an ihn glaube. Ich bin ja nur eine seiner vielen Möglichkeiten. Verstehst du, das ist ja eben Allmacht. Mhm. Und glaubst du an mich? Das ist mir nämlich nicht egal. Was hat denn das jetzt mit Gelassenheit zu tun? Weißt du was? Dann lass dich doch von deinem Gott befruchten. Das Problem ist nur, das macht er nicht so oft. Das letzte Mal vor über 2000 Jahren. Dann sollte man dem wohl mal die Broschüre schicken. Ich gehe jetzt mal nach Hause und wenn dir wieder einfällt, ob es mich gibt, kannst du dich an irgendeiner möglicherweise existierenden Wohnung einfinden, Antonia. Dass es diesen Gott überhaupt gibt, das müsstest du mir erst mal beweisen. Ochsenfrosch, Küchenschwabe, Fadenmolch. Du hast die 0800-666-666 gewählt. Die Nummer für jede Nummer des Bundesministeriums für familiäre Angelegenheiten. Sobald ein Platz frei wird, wirst du bedient. Sei bereit. Platz 431, hallo? Guten Tag. Wie kann ich dir weiterhelfen auf deinem Weg zur Ekstase? Mein Name ist Asman und wir duzen uns nicht. Wie immer du willst, Asman. Wie kann ich Ihnen helfen? Wegen Kapitel 20. Ja. Gibt es eigentlich Gott? Die oft kinderreichen Familien der Asylbewerber werden in den Auffanglagern auf engstem Raum zusammengepfercht, so der Sprecher der Kommission für Integration und Zusammenleben, Meyerath. Eine absurde Situation, wenn man bedenke, dass auf der anderen Seite der Wohnungsleerstand und die dramatisch zurückgehenden Bevölkerungszahlen stünden. Einbürgerung und Integration bieten laut Meyerath zukünftige Lösungswege. Bundesfamilienministerin Söldner wies in ihrer Gegenrede nachdrücklich auf die von ihr initiierte Kampagne hin. Sie hatte vor mehreren Monaten mit der Broschüre »Fortpflanzung, ich bin dabei« die wohl umfangreichste Kampagne zur Sexualisierung der zwischenmenschlichen Verhältnisse lanciert, die es seit Gründung der Bundesrepublik gegeben. Lass mal die Eier liegen, Antonia, die sind alt. Schade, vielleicht wenn ich sie abkoche. Wir haben heute ein ernsthaftes Problem. Hier, ich zitiere aus dem Anschreiben. Bitte erscheinen Sie am 23. August um 15.30 Uhr im Raum 205 der Agentur für Arbeit. Dort werden Ihre Bemühungen im Rahmen des Programms Volles Leben, ich bin dabei, einer genaueren Betrachtung unterzogen. Eventuelle Schwangerschaftsnachweise bringen Sie bitte mit. Mit freundlichem Gruß, Ensing. Was machen wir denn jetzt? Hingehen. Tom. Ja? Wir müssen da ein Kind vorweisen, sonst können wir uns bald Kartoffeln in unseren Balkonkästen anbauen. Ja, unschönes Detail, wir haben kein Kind und wir kennen auch keine Leute, die eins haben. Na, oder wir halten es mit Meiereit. Stichwort Integration. Excuse me, can I lend your baby, please? Antonia, sag ihr doch, dass du es nicht kaufen willst, nur ausleihen. Aber wenn es sein muss, auch notfalls gegen Geld. The mad people come for the tiny babies. Nur für a couple of hours, also wir sagen wir 3 Stunden and lots of euros, no? For money? Wir haben doch keine lots of euros. Mensch, wir haben nur wenige euros. Ja, some euros jedenfalls. Some euros. The babies with me, together. Ja, klar, together, klar. Dann kommen sie mit. Wenn sie es nicht allein lassen will, dann soll sie mitkommen. Die können da draußen vor dem Arbeitsamt warten, alle. Das ist doch egal. Okay. Yes, yes, you can all come with us. And the baby. And the baby. Please, okay? Okay. Wollen wir doch direkt einsteigen, Frau Aßmann und Herr... Wir wissen ja alle, warum Sie hier sind. Ihre Leistungsbezüge sind abhängig von Ihren Bemühungen, erfolgreich an dem Bonusprogramm Volles Leben. Ich bin dabei, teilzunehmen. Gucken Sie mal, Frau Ende. Bitte lassen Sie mich aussprechen, Frau Aßmann. Danke. Ihre Anstrengungen waren offen gesagt kläglich. Von Ergebnissen wollen wir hier gar nicht erst anfangen. Also kläglich meinen Sie, ja? Gucken Sie mal. Wollen Sie vielleicht mal unser Kind ansehen? Oder mal gratulieren zu unserem Kind, Frau Ensing? Oh. Ein Säugling von der Größe her. Ja, darum ging es doch die ganze Zeit, oder, Frau Ensing? Gucken Sie mal bloß, alles ganz klein. Und trotzdem alles dran, was ein Menschelchen haben muss, ne? Ja, dann Glückwunsch. Moment. Excuse me, when are you coming out? Can you come out? Was ist hier los? Mensch. Hallo? Guten Tag. Hier, Ensing, ich möchte einen Menschenauflauf melden. Menschenauflauf? Ja. Ach. Lauter Asylbewerber. Dafür sind wir ja überhaupt nicht zuständig. Fehlte mir gerade noch. Bitte verständigen Sie den Wachdienst, ja? Das ist natürlich... Danke, ganz lieb von Ihnen. Ja, ein erholsames Wochenende. Ja, Ihnen auch. Auch an Ihren Mann wünsche ich Ihnen. Wiederhören. Wie geht's Ihnen denn? Tschüss. Und, Tschüss. Ja, wenn noch was ist... Tschüss. Erzählen Sie es mir doch mal. Tschüss. In Ruhe, dann können wir noch mal... Manche Leute müssen einfach immer das letzte Wort behalten. Kind. Ja. Gut. Ein Kind also. Da ändern sich dann die Zuständigkeiten. Das geht dann jetzt an den Amtsarzt. Abstammungsidentifizierung nach § 53b. Bitte folgen Sie mir. Als Amtsarzt der Bundessozialbehörde sind Sie beinahe eine Art Detektiv, Herr Höfner. Ja. Das kann man vielleicht so sagen. Gerade vor 2 Stunden, da sollte uns dieses Kind untergejubelt werden von dieser Lebensgemeinschaft. Unglaublich. Wie aufregend. Ja, die kommen da rein. Tom, und komm mal, wir sind im Radio. Kind, das war schon... Unglaublich, wie aufregend. Also mindestens 6 Monate alt, wenn Sie sich das vorstellen können. Ja, 6 Monate, das ist ja allerhand. Haben die denn da schon dann, Haare? Dann solltest du angeblich vor 3 Wochen geboren worden sein. Angeblich, nicht wahr? Jetzt sind wir in der Klemme, aber richtig. Haben die da schon Haare, ja, die Kinder? Und vor allem Überfluss war das Kind auch noch schwarz, mit Haaren. Und das gilt nicht? Also nicht bei den Eltern. Nicht bei den angeblichen Eltern. Erbsenzähler, jetzt reicht's mir aber. Kind und... Was machst du da eigentlich, Antonia? Mir wird kalt. Ich topfe die Begonien um. Wir brauchen Platz in den Balkonkästen. Irgendwo waren doch diese gekeimten Kartoffeln. Jetzt warte erst mal ab. Vielleicht können wir noch ein neues Baby besorgen. Da glaube ich nicht dran. Außer den Asylsuchenden hat doch keiner welche. Pflanz doch die alten Eier ein. Dann züchten wir Hühner. Dann sprießt aus jedem einzelnen Ei ein Huhn. Na klar. Sag mal, warum brauchst du eigentlich 2 Eier? Was? Ach, komm, ja, geh wieder auf deinen Balkon. Antonia, Mensch, ich brauch das für mein Gleichgewicht. Ich fall sonst um. Hau ab! In unserer heutigen Sendung bringen wir ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Anthropologischen Instituts Göttingen. Thema des Gesprächs: Sterben die Deutschen aus? Morgen, Antonia. Wir als Sachverständige Frau Dr. Mertensberg von der Trenk bei uns im Studium. Frau Dr. Mertensberg von der Trenk, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Die Ensing hat uns geschrieben. Und was will sie? Wegen des Betrugsversuchs mit dem Baby. Ja, was will sie denn? Sterben Sie gerade aus? Wir sind aus dem Programm Volles Leben. Ich bin dabei rausgeflogen. Als biologische Anthropologin betrachte ich weniger die Staatsbürger als Gruppe. Die vom Arbeitsamt glauben nicht, dass wir uns wirklich fortpflanzen wollen. Und mit dem Versuch, das Baby als eigenes unterzuschieben, haben wir uns... ich hole meinen Brief. Frau Martensberg, es reduziert sich möglicherweise die Anzahl der Mitglieder einer geografischen Gruppe, ja, wenn Sie es so wollen. Zum Beispiel durch Grenzverschiebung, Nahrungsverknappung, Kriege, Geburtenrückgang. Das ist alles richtig. Das ist aber eine ganz andere Betrachtungsweise, als sich zu fragen, ob man vielleicht sterben wird. Oder die Nachbarn auch. Jetzt müssen wir aber auch mal wieder über das eigentliche Problem reden. Ich denke, das ist schon das eigentliche Problem. Sie haben Angst zu sterben. Diese Angst wird Sie vermutlich auch dann nicht verlassen, wenn es mehr Menschen mit Ihrer Staatsangehörigkeit gibt. Also, hören Sie mal. Aber Trost, mit Epikur gesprochen. Antonia, ich will nicht sterben. Was? Mit Ihrem Versuch, den von Ihnen mitgeführten Säugling als von Ihnen abstammend auszugeben, haben Sie endgültig Ihre feindliche Willensrichtung gegen das Programm signalisiert und jetzt kommt's und verlieren damit Ihr Anrecht, eine Stadtwohnung zu besiedeln, sowie jegliche staatliche Unterstützung. Oh nein. Das Strafverfahren wegen versuchten Betruges gegen Sie ist eingeleitet. Frau Ensing weiß bestimmt nicht, dass sowas wie Mitleid überhaupt existiert. Ihr zukünftiges Wohngebiet können Sie ab dem 19. Oktober beim Amt für die Besiedlung ländlicher Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte erfragen. Wir hauen ab. Du trägst die Katze, ich den Rest. Nee, Irrtum. Du trägst die Katze, ich den Rest. Sag ich doch. Ich hab Angst. Ach, wir kommen schon durch, Antonia. In Äthiopien brauchen Sie doch noch Grundschullehrer. Und Erzieherin? Na klar, ganz bestimmt brauchen die Erzieherin. Ob Sie allerdings Stein- und Muschelsammlungen brauchen und deine Bücher. Fortpflanzung, ich bin dabei. Du hast sogar diese elende Broschüre mitgenommen. Du, pass mal auf, meine Bücher fauchen nicht. Und die haben noch nie jemanden gekratzt oder auch nur verschlagen angeguckt. Ohne deine Katze würden wir jetzt in einer gemütlichen Kabine auf einem Passagierschiff sitzen. Und deine Begonie, du hättest sie auch am Kai stehen lassen können. Ich dachte immer, wir hätten unsere Liebe auf der Basis gegenseitiger Achtung gegründet. Wobei, du hast recht. Ne? Ja. Ich habe zu viele Sachen mit. Echt? Wir werfen jetzt diese Broschüre weg. Okay. Hep. So. So. Ja, so. Sag mal, worauf sitzen wir denn hier eigentlich? Wir sitzen auf einem Frachter. Kisten. Kisten auf einem Frachter, ist doch egal. Wie geht denn das hier auf? Hey, lass das doch mal. So scheiße aus. Antonia, lass das doch Guck mal. Guck doch mal. Mann, das ist Munition. Jetzt nimm's bitte nicht persönlich, ja? Tom, bitte halt mich fest. Halt mich fest. Ja, sie werden am Hafen von Addis Abeba auf uns warten. Mit einer Maissuppe, du meine Geliebte. Oh, noch fester. Wie fest? Vielleicht sogar mit zwei Maissuppen und Blumen. Pass mal bitte auf, da liegt schon die Katze. Oh, du riechst so gut. Mit dir auf einem Schiff zu sein? Dich in den Arm zu halten? Die Wellen. Antonia. Oh. Das sanfte Auf und Ab der Wellen. Etwas mehr links. Meinst du links von dir? Von mir aus gesehen. Backbord, ich meine Backbord. Was denn, wenn ich jetzt schwanger bin? Nee, dann wärst du ja dicker und dir wäre übel und du hättest seltsame Gelüste. Ich hab aber seltsame Gelüste. Dann bin ich auch schwanger. Etwas mehr links. 10 Quickies für eine Nation mit rückläufiger Geburtenrate. Zweiter Teil des zweiteiligen Hörspiels von Dunja Anastus. Mit Milan Peschel und Winnie Böwe. In weiteren Rollen Kathleen Gavlich, Hedi Kriegeskotte, Steffi Kühnert, Philomena Ludwig, Stefan Ripplinger, Paul Sonderegger, Katrin Welisch und Ursula Werner. Ton und Technik Martin Selig und Iris König. Regie Judith Lorenz. Redaktion Katrin Zipse.